Das Verbrechen geschah am 25. April 2007 in Heilbronn auf einem Parkplatz an der Theresienwiese. Unbekannte Täter schossen auf zwei Polizisten. Am helllichten Tag, nachmittags, die beiden Kollegen erlitten jeweils Kopfschüsse. Kollegin Kiesewetter starb sofort noch am Tatort und ihr schwerstverletzter Kollege konnte nur noch durch intensivmedizinische Maßnahmen gerettet werden. Sofort begann die Suche nach den Tätern und möglichen Zeugen, ergebnislos. Noch am gleichen Tag gründete die Polizei die Sonderkommission Parkplatz. Kriminalkommissar Frank Huber ist ihr Leiter. Bei ihm laufen alle Informationen zusammen. Eine Tat, die wir alle nicht begreifen bis zum heutigen Tag. Denn die Tatmotivation ist nach wie vor im Dunkeln. Wir wissen nicht, warum diese Tat begangen wurde. Vergeblich suchte die Polizei nach möglichen Zeugen. Auch der schwerstverletzte Polizist, der schließlich gerettet werden konnte, kann sich nicht mehr an den Tathergang und die Täter erinnern. Erst die Untersuchung von Spuren am Tatort durch das zuständige Landeskriminalamt brachte erste Hinweise. Die Suche in der DNA-Datenbank hatte ergeben, der genetische Fingerabdruck war bereits bekannt. Wir waren natürlich wie elektrisiert von der Sonderkommission und dachten, jetzt haben wir den Durchbruch und vielleicht den Täter. Aber es ist offensichtlich anders gewesen. Es ist eine DNA-Spur, die zwischenzeitlich bei insgesamt 33 Taten aufgetaucht ist und zu der Spur wir kein scharfes Profil haben. 33 Mal die gleiche DNA am Tatort. Diebstähle, Einbrüche und Gewalttaten. Der älteste Fall lag bereits 15 Jahre zurück. Und auch nach dem Polizistenmord von Heilbronn stießen die Ermittler immer wieder auf die gleiche DNA-Spur. Aber keinerlei Hinweise auf die Person, die diese Spur hinterlässt. Wir wissen, dass die Person sehr mobil ist, vor allem im Süden und Südwesten Deutschlands und auch in Österreich. Und wir gehen davon aus, dass sie stärkere Bezugspunkte aufweist dort, wo man ihre Spur öfters festgestellt hat. Nämlich hauptsächlich in den Regionen Heilbronn und Ludwigsburg und im Saarland, wo sie ja zuletzt bei dem schweren Raubüberfall auf eine Wirtin eines Angelsportvereins festgestellt werden konnte. Mehr als 3.500 Hinweise und Spuren hat die Sonderkommission Parkplatz bislang gesammelt und ausgewertet. 500 davon sind immer noch in Bearbeitung. Aber weiterhin keinerlei Hinweise auf die spurenlegende Person. Wer ist sie? Wie sieht sie aus? Die Presse spricht vom DNA-Phantom oder auch von der Frau ohne Gesicht. Denn eine Information gab die DNA preis, das Geschlecht. Die Wissenschaftler sind sich hier einig und man hat mehrere Untersuchungen durchgeführt. Es handelt sich zweifelsfrei um eine weibliche DNA-Spur. Beim genetischen Fingerabdruck werden 8 Stellen im Erbgut untersucht. Eine dieser Positionen liegt auf dem Y-Chromosom, das nur bei Männern vorkommt. Fehlt diese Stelle im Erbgut, steht eindeutig fest, es handelt sich um eine Frau. Das ist die einzige personenbezogene Information, die die Fahnder in Deutschland aus dem genetischen Fingerabdruck ablesen dürfen. Im Prinzip können die Erbmoleküle aus Blut, Speichel, Haaren oder Sperma aber noch viel mehr verraten. Auch Informationen über Aussehen oder die familiäre Abstammung lassen sich aus solchen Spuren lesen. Die Medizinische Fakultät der Erasmus-Universität in Rotterdam. Hier forscht die Abteilung für forensische, also gerichtsmedizinische Molekularbiologie unter der Leitung des deutschen Molekulargenetikers Manfred Kaiser. Ja, also wir machen überhaupt keine Routine hier, es ist ein reines Forschungslabor. Wir beschäftigen uns quasi mit den Dingen, die möglicherweise in der Zukunft in den normalen forensischen Labors angewendet werden. Manfred Kaiser hat vom niederländischen Staat den Auftrag erhalten, konkrete Informationen aus DNA-Proben herauszulesen, die für die Kriminalpolizei von Nutzen sein könnten. Ein Quantensprung für die Gerichtsmedizin, glaubt Manfred Kaiser. Man nimmt DNA nicht als Identifizierungsmittel, sondern als investigatives Mittel, so wie man auch viele andere Informationsquellen innerhalb der Ermittlungsarbeit benutzt. Und insofern muss man auch diese Art von neuen DNA-Markern begreifen. Die werden also nicht dazu benutzt, jemanden zu identifizieren oder jemanden, lapide gesagt, hinter Gitter zu bringen, sondern die werden nur dazu benutzt, innerhalb der Ermittlungsarbeit möglicherweise hilfreich zu sein. Die Idee dabei, in Fällen ohne bekannte Verdächtigte kann die Zahl möglicher Tatbeteiligter eingegrenzt werden. Also man kann vieles rausbekommen. Die Frage ist, was dürfen Sie rausbekommen? Insofern hat man hier bei der Gesetzgebung gesagt, alles, was äußerlich sichtbar ist, ist nicht privat. Das ist ja durchaus auch so, wenn meine Gesichtsmerkmale, wenn ich die auf der Straße vor mir hertrage, dann sieht die jeder, der mich sieht. Die Genetik einer Gesichtsform ist allerdings zu kompliziert. Deshalb haben sich die Forscher um Manfred Kaiser bisher einfachere Ziele gesetzt, wie zum Beispiel die Augenfarbe. Nachdem sie tausende von Proben mit über 100.000 genetischen Markern untersucht hatten, fanden die Forscher aus Rotterdam einzelne Stellen im Erbgut, die für blaue bzw. braune Augen verantwortlich sind. Inzwischen können sie blaue Augen mit einer hohen Sicherheit bestimmen. Bei braunen Augen ist es schon schwieriger. Auch die Haarfarbe würden Manfred Kaiser und sein Team gerne aus dem Genmaterial eines Spurenlegers ermitteln. Das gelingt bisher allerdings nur dann relativ sicher, wenn die Haarfarbe rot ist. Was rote Haarfarbe angeht, kennt man also ein Gen, was, wenn also bestimmte Mutationen in diesem Gen vorhanden sind, dann hat das zur Folge, dass die Farbe meistbietend rot ist. Und es hat also damit zu tun, dass eines der beiden Pigmente dann besonders stark ausgebildet wird. Mit anderen Haarfarben haben die Genetiker mehr Probleme. Das Zusammenspiel verschiedener Erbanlagen, die sich zu unterschiedlichen Brauntönen ergänzen können, ist kaum zu durchschauen. Auch über die Herkunft eines Spurenlegers, so der Fachbegriff, lassen sich nur grobe Aussagen aus den Erbmolekülen ablesen. Zum Beispiel, der Spurenleger stammt aus Nordwesteuropa oder Südosteuropa. Genauer geht es nicht. Die Ungenauigkeit der Methode ist ein Problem, ein anderes die Missbrauchsmöglichkeiten. Die DNA-Analyse erlaubt einen Blick in die menschliche Zukunft und ist sehr viel mächtiger als Informationswerkzeug als der normale Fingerabdruck. Deshalb gibt es für die DNA-Analyse auch strengere Regeln. Alexander Dix, Berliner Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit, wendet sich gegen neue genetische Fahndungsmethoden, wie Manfred Kaiser sie erforscht. Man schließt damit ja gewissermaßen den gesamten Bauplan der menschlichen Zelle auf und könnte mit den heutigen Mitteln auch Erkenntnisse über gegenwärtige Krankheiten oder Krankheitswahrscheinlichkeiten erfahren, die vielleicht erst in 20, 30 Jahren zu sehr gravierenden Konsequenzen, möglicherweise sogar zum Tod führen könnten. Ein Haar auf einer Jacke, etwas Speichel an einer Zigarette oder ein Tropfen Blut am Tatort genügen, um die genetischen Eigenschaften eines Menschen mit relativ einfachen Methoden für alle sichtbar zu machen. Krankheiten oder Gesundheitsrisiken, die eindeutig zur Privatsphäre gehören, lassen sich aus den persönlichen Erbmolekülen ablesen. Wenn man nämlich der Polizei auch eben diesen Blick in die Zukunft des einzelnen Verdächtigen, auch in seine gesundheitliche Entwicklung erlauben würde, dann würden wir eine Büchse der Pandora gewissermaßen öffnen, die ich für sehr riskant hielte. Das heißt, es gibt Begehrlichkeiten für solche Daten und deshalb sollte der Staat sich darauf beschränken, allein die DNA-Analyse zu Zwecken der Identifizierung auch in Zukunft zu nutzen. Äußere Merkmale sind jedoch kein persönliches Geheimnis, argumentiert man in den Niederlanden. Neue genetische Methoden könnten aber helfen, Fälle aufzuklären, die sich bisher nicht aufklären ließen. Wie den Polizistenmord von Heilbronn. Frank Huber muss bei der Suche nach der möglichen Polizistenmörderin von Heilbronn weiterhin ohne die Methoden aus Rotterdam auskommen. Jede Information zu dieser gesuchten Person wäre natürlich interessant für uns. Die Frage ist, was bringt es uns, wenn wir wissen, dass sie beispielsweise blaue Augen oder blonde Haare hat? Das kann man verändern, insofern ist der Ansatz recht begrenzt. Maßgeblich für uns ist, dass in Deutschland das Recht eben nur zulässt, dass wir die DNA-Spur nach dem Geschlecht untersuchen. Mehr ist bei uns in Deutschland nicht möglich und ich denke, das müssen wir akzeptieren und wir können auch ganz gut damit leben. Die unbekannte weibliche Person bleibt rätselhaft. Ihre DNA-Spur wurde bei einer Messerstecherei in Mannheim-Neckarstadt ebenso gefunden wie bei einem rätselhaften Mord an drei Georgiern. Alle Verdächtigten sind Männer und dennoch taucht immer wieder die DNA der unbekannten weiblichen Person auf. Wir haben eine DNA-Spur, ein Faustpfand sozusagen, mit individuellen Zuordnungsmöglichkeiten. Und ich bin überzeugt davon, dass wir früher oder später, es ist eine Frage der Zeit, die spurenlegende Person identifizieren und entsprechend verurteilen können. Es könnte aber auch sein, dass raffinierte Verbrecher falsche DNA-Spuren legen, um die Ermittler zu täuschen. Zumindest kann die Polizei das nicht ausschließen und ermittelt auch in diese Richtung.